Lektion 10. Aufgabe 4e. Mündliche Prüfung, Teil 2. Wir kommen jetzt zum zweiten und letzten Teil, zur Diskussion. Sie sollen über folgendes Thema diskutieren. Hochbegabung ist Fluch und Segen zugleich. Das ist ein Zitat. Sie können sich das noch einmal kurz anschauen und kurz darüber nachdenken, was Sie sagen möchten. Und wenn Sie fertig sind, können Sie dann auch in die Diskussion einsteigen. Das Thema, Zitat, ist Hochbegabung ist Fluch und Segen zugleich. Ja. So, wie verstehen Sie diese Aussage? Also, ich stimme diesem Zitat teilweise zu. Ich finde, Hochbegabung ist ein Segen, damit die Person, die eine hohe Begabung hat, immer etwas Neues erfinden und diese Erfindung helfen die Gesellschaft und die Staat in verschiedenen Bereichen. Okay, ich stimme dazu, weil ein Genie, ein hochbegabte Person. Aber ich habe da einfach so die andere Meinung, weil ich habe früher quasi auch ein Beispiel, damals, wann ich den Deutschkurs teilgenommen habe, ne? In unserem Kurs hatte auch so eine Genie, die spricht echt so super Deutsch, die andere so Student wird einfach so, oh mein Gott, wie könnt ihr das schaffen? Das ist total Wahnsinn, weil sie könnte einfach alles verstehen, was der Lehrer gesagt hat. Ab zu später haben wir einfach, ist mir einfach so aufgefallen, sie konnte dieses Kreis, also diesen Freundkreis gar nicht antreten, weil die andere also Student fand es okay, der Typ passt einfach nicht zu uns, der könnte einfach selber alleine lernen ohne uns. Deswegen, das ist doch, hat auch so einen negativen Teil für den Leute, die ziemlich hochbegabt ist. Aber findest du nicht genial, wenn jemand sehr schwierige Sachen und neue Erfindungen ganz einfach machen kann? Ja, das stimmt zu. Also ich stimme zu, aber wie gesagt, solche Sachen ist quasi, hat immer so zwei Teile, ne? Würde ich so sagen, wir müssen einfach so aus den zwei Teilen einfach berücksichtigen. Was sagst du? Also ja, wenn man ein Talent hat, dann ich finde das ein Vorteil für die Person, die ein Talent hat. Kann damit Vorteil alles einfach sein und konnte auch alles schnell machen. Weil er quasi eine Genie ist. Ja, das stimmt, aber manchmal fand ich das war, was denn so Freund angeht, so. Ich habe immer so gehört, so hochbegabte Leute wird normalerweise in der Schule gemobbt. Also ich weiß nicht, wie ist bei euch, aber bei uns in meinem Land, wenn eine Person ein Talent hat, dann er wird beliebter von den anderen Leuten und er hat immer mehr Freunde als die anderen. Weil er ist besonders. Okay, besonders. Aber wird ihr so Genie werden? Also ich meine, wie gesagt, ich bin sowieso kein Genie, aber wird ihr bald so spät Genie? Also das ist eigentlich, als du geboren bist, dann schon weiß, ob du Genie ist oder nicht. Leider nicht. Aber wird ihr so Genie werden? Ziemlich hoch Talent. Man sagt, dass Genie sind manchmal arrogant. Okay. Aber ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen was ein Genie machen kann und die normale Leute. Ja, und die Gesellschaft intelligent. Ich meine, wie diese Person mit anderen Personen, mit anderen Menschen unterhalten kann. So, ich glaube, das sind verschiedene Sachen. Okay. Und ich glaube, es gibt Genie, die auch freundlich und... Gab es Genie in deiner Klasse, also damals? Ich weiß es nicht. Es gibt sehr gute, erfahrene und vorbereitete Menschen in meinem Deutschkurs zum Beispiel. Auch in der Deutschkurs. Ja, aber ich würde nie sagen, die sind Genie. Für mich ein Genie ist wie jemand wie zum Beispiel Einstein. Okay. Ich war nicht auf Einstein, ein arrogant war. Also in meinem Deutschkurs gibt es einen iranischen Teilnehmer, der Sprachtalent hat. Sprachtalent? Ja, er spricht sehr gut. Und versteht alles so schnell, obwohl er nach Deutschland kommt wie ich. Wie, okay. Und ich bin immer neidisch. Ich will immer wie er sein, damit ich deswegen lerne ich immer mehr Deutsch und mehr Deutsch, damit ich meine Sprache verbessere. Also quasi so jeden Tag wahrscheinlich mehr Zeit investieren, damit du auch den Deutsch verbessern kannst. Ja. Deswegen sage ich, wahrscheinlich so in einem Kurs gibt es einen Genie, ist doch, gibt es doch Vorteil für die anderen Leute, weil die anderen Leute meinen, er ist schon meine Vorbild. Ich muss alles etwas tun, damit ich auch so später wahrscheinlich auch so wie er sein. Ja, vielen Dank. Also Fluch und Segen, beides zugleich, wie ich höre. Das war's. Die Prüfung ist vorbei. Das Ergebnis erfahren Sie in wenigen Wochen. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und auch viel Erfolg mit Ihren Zukunftsplänen.